zur Sonne über dem Marsch der roten Kolonne. Sande Gesänge, heb dich zur Sonne über dem Marsch der roten Kolonne. Land, sei bereit, vorwärts die Zeit. Land, sei bereit. Der Länder, brich auf und stürme, tritt in den Staub das Modergewürme. Du Land der Länder, brich auf und stürme, tritt in den Staub das Modergewürme. Wage den Streit, vorwärts die Zeit. Verschworen, denn die Kommune steht vor den Toren. Freu dich, du Land, der Zukunft verschworen, denn die Kommune steht vor den Toren. Halte den Eid, vorwärts die Zeit. Wochen, Tag, Schicht und Nacht, Schicht ununterbrochen. Greif in die Räder, Zahnrad der Wochen, Tag, Schicht und Nacht, Schicht ununterbrochen. Spute dich heut, vorwärts die Zeit. Faulheit und Schlendrian, alte Gewohnheit. Meine Kommune.